Sprache ist dahin. Ich kann nichts tun, als dich beklagen, weil ich zu schwach zu helfen bin. Ich kann nichts tun, als dich beklagen, weil ich zu schwach zu helfen bin. Weil ich zu schwach zu helfen bin, weil ich zu schwach zu helfen bin. Die Königin begnadigt dich, erlischt ihr Strafe durch dich. Glaube, Papa, geh nur wieder. Plaudere, lüge nur nicht mehr. Ich lüge nimmer mehr, nein, nein. Die Schloss soll deine Warnung sein. Die Schloss soll meine Warnung sein. Wie man die Burg wohl finden kann.